wenn Sonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz, bei dir, da ist mein schönster Platz, und nimm dich in den Arm und sag zu dir: Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen geschenkt aus meinen Herzen. Ich bring sie gern heim zu dir und sag, ich danke dir, dafür bist ja so lieb zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen so schön wie unser Liebe. Wenn du dann bald Tränen lachst und mich dann so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. Und der Mond drückt wieder beide Augen zu und du machst es gern, was ich jetzt mir dir tu. Und dort am Fenster steht der Strauß, ein Rosenduft im ganzen Haus. Mein Schatz, so halt ich lebenslang aus. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen geschenkt aus meinen Herzen. Ich bringe sie gern heim zu dir und sag, ich danke dir, dafür bist du ja lieb zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen so schön wie unser Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich das so glücklich macht, ja, dann lacht auch mein Herz. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen geschenkt aus meinen Herzen. Ich bring sie gern heim zu dir und sag, ich danke dir, dafür bist du ja lieb zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich das so glücklich macht, ja, dann lacht auch mein Herz.